WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute auch. Und das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir streiten, sprechen, diskutieren oder vielleicht auch nur plaudern wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht eure Telefonnummer vergessen. Kommt immer wieder vor. Also Telefonnummer mit reinschreiben, eure Telefonnummer. Erster Anrufer, Robert, 29. Guten Morgen, Robert. Hallo, Domian. Hallo, du. Hallo, hallo, sag ich selbst. Hallo, Domian. Hallo, Robert. Ja. So, schön, dass du da bist. Ja, schön, mit dir zu sprechen. Ja, über was reden wir beide? Bei mir geht es um meine Pornografiesucht. Ja, darüber wollte ich mal sprechen mit dir. Ja, es ist so, dass es mittlerweile mein Leben so ein bisschen beeinflusst, dass ich seit 5 Jahren mindestens mehr Pornografie konsumiere und das halt auch ja negative Einflüsse auf mich hat. Das glaube ich. Wie viel Pornografie konsumierst du denn pro Tag zum Beispiel? Ja, also gestern jetzt am Montag waren es vielleicht 3-4 Stunden. Mhm. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich gar nicht konsumiere, aber so, steht immer mal so ein Zwang, dass ich... Man kann schon sagen, im Durchschnitt 1-2 Stunden am Tag schon. Ja. Im Durchschnitt. Ja, manchmal ist es vielleicht sogar noch viel mehr, wie du es gerade gesagt hast. Oder genau. Manchmal auch ein bisschen weniger. Du schaust immer Filme. Genau, im Internet, ja. Mhm. Seit 5 Jahren, das ist ziemlich krass. Ich glaube, da stumpft man doch ab, oder? Ja, und das ist auch schon mein Problem. Also ich hatte jetzt vor 4 Jahren meine letzte Beziehung. Mhm. Und da war es für mich auch nicht möglich mehr, mit ihr zu schlafen, weil es mich einfach gar nicht mehr erregt hatte. Ich habe mir halt immer meine Befriedigung aus dem Internet geholt, über Filme. Und wobei du da ja erst 1 Jahr drauf warst. Ja. Ne, wenn du für 4 Jahre mit ihr zusammen warst, mit der Frau. Genau, ja. Also seitdem... Es war so ein schleichender Prozess, dass es immer mehr wurde. Mhm. Aber ich denke, seit 5 Jahren ist es extrem geworden, ja. Du könntest ja ganz einfach sagen, mir ist diese Sache bewusst und klar, ich schraube das einfach mal runter, ich guck einfach nicht so viel. Warum machst du das? Genau, nicht? Ja, aber es ist schon fast wie ein Zwang. Also ich nutze das ist für mich gar nicht so, dass ich das nutze, weil ich geil bin oder weil ich diese sexuelle Befriedigung suche, sondern ich nutze das viel mehr, um mit meinem Leben so ein bisschen klarzukommen und um mit negativen Emotionen, mit Stress vielleicht klarzukommen. Mit Einsamkeit. Onanierst du denn jedes Mal, wenn du guckst? Ja. Das schon? Ja. Wie meinst du das, mit deinem Leben klarzukommen? Wie kann man das durch Gucken von Pornografie? Ja, was heißt klarkommen? Also, es ist halt eine Ablenkung. Es ist vielleicht, wenn man negative Emotionen hat, dann schaut man sich Pornografie an, man vertieft sich in die Filme, man kann seine Probleme wegschieben. Welche Probleme hast du denn hauptsächlich in deinem Leben? Ich habe schon überlegt, das sind so viele Baustellen. Also zur Zeit, ich bin selbstständig, aber habe da viel Stress und vielleicht finanzielle Sorgen. Was machst du, wenn ich fragen darf, selbstständig? Ja, es geht so in die IT-Branche. Okay. Mhm. Also auch viel mit Computern, was natürlich vielleicht nicht so gut ist, wenn man Internetpornografie schaut, ja. Also Existenzängste, Stress. Genau. Einsamkeit. Ja. Einsamkeit, wie sieht das so mit Freunden und Freundeskreis aus? Also ich habe so 3-4 Freunde, Kontakte, aber das ist jetzt, man trifft sich vielleicht einmal die Woche, aber das ist jetzt. Was machst du denn so an den Wochenenden? Samstag, der Klassiker Samstagabend, was machst du da? Ja, nicht viel. Also entweder mit Freunden treffen, aber das ist jetzt auch vielleicht 1 oder 2 Mal im Monat. Mhm. Ansonsten, ja, ich bin schon viel allein so. Jetzt sagst du, dass du vor 4 Jahren die letzte Beziehung hattest. Wie lange hat die gehalten? Ein halbes Jahr. Ja. Hast du denn ab und an zwischendurch Sex? Wir hatten in dem halben Jahr zweimal Sex miteinander. Also es hat halt oft nicht funktioniert, weil ich keine Erektion bekommen hatte. Mhm. Und auch die zweimal waren für mich jetzt nicht so besonders toll. Ja. Also wie viel Mal Sex hast du denn seitdem gehabt? Seit diesem gar Band? Nicht wieder. Gar nicht mehr. Das heißt, seit 4 oder 3,5 Jahren kein Sex mehr. Nur Porno. Genau. Machen dich denn Pornos überhaupt noch geil? Ja, eigentlich schon. Also das funktioniert trotzdem noch. Brauchst du nicht eigentlich nicht immer den höheren Kick, weil du das alles ja schon 100.000 Mal gesehen hast? Es ist ja so, dass ich am Tag vielleicht, es kann sein, dass ich bis 5, 6 Mal zum Orgasmus komme, indem ich Pornos schaue. Ach so, so oft. Und das kann passieren, ja. Mhm. Und beim ersten Mal ist es vielleicht noch so, dass ganz normale Sachen ausreichen, aber je öfter ich am Tag schaue, desto mehr suche ich halt auch nach denen, die mich jetzt noch irgendwie erregen oder, ja. Was ist denn die Steigung bei dir? Was gibt dir denn im Moment so den besonderen Kick, wenn du das siehst? Ja, eigentlich ist es mehr so die Chemie zwischen den Darstellern. Also ich suche schon irgendwie so die Leidenschaft oder die... Mhm. Ach so, gar nicht mehr so knallharte Szenen, sondern solche Feinheiten. Ja, also ich habe dann vielleicht auch so den Tick, dass ich mir so eine Geschichte im Hintergrund überlege, was jetzt da sein könnte zwischen den Darstellern. Also es ist, ich habe zwar auch versucht schon so, ja umoperierte Männer, die sich, ja. Also Transsexuelle. Genau, ja. Achso, in die Richtung geht's eventuell auch ein bisschen. Oder in SM vielleicht sogar? Nee, das jetzt nicht. Mhm. Aber das ist so, man sucht halt immer irgendwas, was den vielleicht noch ein bisschen schockiert. Oder. Das glaube ich. Wenn man das so stark konsumiert, braucht man immer mehr oder besondere Reize, um noch in Stimmung zu kommen. Ja. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst, Robert, weil das klingt wirklich nach einem Suchtverhalten. Und was ich noch ebenso schlimm finde oder genauso schlimm finde, ist, dass es dich vereinsamt. Ja. Und dass du gar keine normale Sexualität mehr leben kannst. Du hast ja gar keinen Antrieb mehr rauszugehen und irgendwie Frauen anzubaggern und kennenzulernen, um mit denen dann in die Kiste zu gehen. Hast du nicht mehr den Antrieb? Nee, eigentlich nicht. Ich dachte immer früher, ach, ich bin ja so gut, ich kann mich selbst kontrollieren, aber dabei war das auch oftmals halt so, dass mir einfach wirklich die Lust fehlt, der Antrieb fehlt. Mhm. Ja. Mhm. Wie ist es denn mit der Sehnsucht nach, abgesehen von aller Sexualität, Sehnsucht nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Innigkeit? Ja, das würde ich mir schon wünschen. Mhm. Hast du denn schon mal den Versuch unternommen, das Ganze runterzufahren? Ja, ich habe das schon öfter versucht. Also ich versuche das jetzt eigentlich seit 3 Jahren. Es gab auch Phasen, wo ich vielleicht fast 2 Monate gar keine Pornografie geschaut habe. Mhm. Ja. Aber irgendwann bin ich dann immer wieder rückfällig geworden und ich merke jetzt mittlerweile, dass es immer schwieriger wird, mich zu motivieren, weil ich irgendwie so langsam auch ein bisschen die Hoffnung verloren habe, dass ich das jetzt aus eigenem Antrieb schaffen kann, weil ich versuche das jetzt seit 3 Jahren. Und okay, deshalb hast du ja auch angerufen. Genau. Das problematisierst du und das bedrückt dich auch. Und wenn du sagst, dass du das aus eigenem Antrieb nicht schaffst, was man sicher schaffen könnte, aber der eine kann es, der andere kann es nicht, finde ich, dass du dir da schon für eine Weile zumindest eine professionelle Hilfe suchen solltest. Ja. Denn vielleicht liegt es gar nicht allein an der Sexualität, sondern an vielen anderen Dingen, wie du es gerade ja schon angedeutet hast, dass du mit deinem Leben nicht so zufrieden und glücklich bist und dass vieles nicht so stimmig ist. Und wenn du zu einer Beratung gehen würdest, könnte man vielleicht in der Tat das Ganze umfangreicher und differenzierter angehen. Ja, genau. Würdest du sowas machen wollen? Ja, eigentlich schon. Es ist natürlich ein bisschen die Scham dabei. Ja, gut, aber einer anderen Person davon zu erzählen, ja. Die hören nichts anderes. Ja. Also die hören schon auch noch was anderes. Aber ich meine, diese Problematik ist natürlich den Leuten auch bekannt. Ich merke ja, dass es auch gar nicht, ich habe das Gefühl, ich schaffe das auch nicht alleine. Ja. Also denke, ich brauche schon Hilfe. Also da möchte ich dich wirklich motivieren, Robert, das zu tun. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du zu einer Sexualberatungsstelle gehst oder zu einem Therapeuten, meine Psychologin wird dich gleich noch beraten, wo du am besten hingehen solltest. Ja. Versuch's einfach mal. So wie du es versucht hast, auch hier anzurufen und dass wir miteinander reden. Ja. Man kann im Prinzip nur gewinnen. Selbst wenn man da weggeht und sagt, das ist es nicht, vielleicht bringt dich das auf eine andere Idee, dass du dir selbst helfen kannst. Also mach es auf jeden Fall. Denn die Gefahr der Vereinsamung und dass du kauzig wirst und immer mehr zurückgezogen bist, die besteht, die ist groß. Ja. Mein Lieber, dann bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von Sabine, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen und alles Weitere regelt ihr im Hintergrund, okay? Okay, mache ich gut. Viel Glück wünsche ich dir. Alles Gute. Ja. Ja. Tschüss, Robert. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Christian und Christian ist 47. Guten Morgen, Christian. Dann sage ich immer so ganz höflich mit Schwung Hallo. Und dann ja, hallo. Ja, Christian. Ja, wo bist du? Ich bin im Münsterland. Nein, das wollte ich gar nicht wissen, weil du so verzögert jetzt reagiert hast. Ja, ich kann nicht glauben, dass ich durchgekommen bin. So, bist du aber. Ja. Über was reden wir beide? Wir reden darüber, wenn Eltern sich scheiden lassen, gibt es ja Mann, Frau und meistens auch Kinder. Ich habe eine Tochter. Ja. Und bei mir ist das ein Prozess jetzt von 6 Jahren, dass meine Tochter ja von der Mutter nicht gut behandelt worden ist. Darf ich dich kurz was zwischendurch fragen? Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, soll ich die aufstellen? Ja, wäre besser. Das halt ein bisschen besser. Merken. Das hoffe ich, dass es besser wird. Und den Ton musst du ganz wegschalten, ne? Vom Fernseher oder Radio. So, jetzt. Ja. Okay, also vor 6 Jahren habt ihr euch scheiden lassen. Sie sind 6 Jahre jetzt getrennt. Ich habe also 6 Jahre meine Tochter jetzt bei mir. Mit einer Regelung 50-50. Wir hatten letzten Donnerstag eine Gerichtsverhandlung. Ja. Und jetzt habe ich die jede Woche 5 Tage zum Schlafen bei mir und 2-mal musste bei der Mutter schlafen. Wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt 10 geworden. Ah ja, noch nicht so ganz alt. Noch nicht ganz so alt. Ich meine, ob die jetzt weit für ihr Alter ist und intelligent ist, ist ein anderes Thema. Aber ich habe ein Martyrium hinter mir. Ich bin schon vor 6 Jahren losgegangen zum Jugendamt. Und das Jugendamt hat dann hier einen Verein, wo die Sachen dran abgegeben haben. Und es hieß immer, du musst alles beweisen können. Und ich habe die 6 Jahre jede Nacht fast neben mir liegen, die wird nachts schweißgebadet. Ich will nicht nach Mama, ich... Also das Mädchen will nicht zu der Mutter, daher ist es jetzt auch 5 Tage in der Woche bei dir. Warum will es nicht zur Mutter? Ja, sie wurde, jetzt ist es mittlerweile, weil die Mutter natürlich auch unter Beobachtung steht, geschlagen, zum Essen gezwungen. Sie musste beim Essen brechen, da musste sie trotzdem weiter essen. Sie hat Verbote gekriegt, Strafen gekriegt, hier eine Hand, jetzt nicht regelrecht kaputtgeschlagen, aber für mich gehört sich auch nicht, ein Kind ins Gesicht zu schlagen, eine Ohrfeige zu geben. Und das hat die Tochter dir immer erzählt hinterher? Oder konnte man das auch sehen? Ja, das war ja eben das, was sie sagen beim Caritas oder beim Jugendamt, du musst es beweisen können, Schlagspuren sind nicht zu sehen. Und irgendwann ist mal eine Mutter dazugekommen, wo meine Tochter mit der Freundin also viel zusammen ist und die haben da geschlafen und dann konnte die Freundin nicht schlafen und mit zusammen ins Bett und die hat es dann auch mitbekommen, dass meine Tochter eben nachts schweißgebadet, Albträume hat und sie hat sich ihr anvertraut und dann kam mal vor gut 2 Jahren ein Anruf, hallo, und ich wollte mal, und die hat sich ganz vorsichtig ausgedrückt, um eben halt das Vertrauen, was meine Tochter der Mutter gegenüber gebracht hat, nicht zu missbrauchen. Ja. Und dann habe ich der Frau gesagt, meinst du das, das, das und das? Und sie sagte, ja, also du weißt das, ich ja. Okay, das heißt, die Frau hat dann als Zeugin aussagen können? Ja, die hat ja irgendwo 24 oder 25 eidesstattliche Versicherungen abgegeben beim Anwalt und dann ist das Ganze vor über 2 Jahren oder gut 2 Jahren ins Rollen gekommen. Mein Gott, was für ein Stress für dich und für das Kind. Ja. Also überhaupt jetzt das alles zu organisieren an da für dich jetzt und eben auch für das Kind, dieses Hin- und Hergerissensein. Warum, wenn das so ein Martyrium für das Kind ist und das Kind das nicht will, warum ist es nicht ganz bei dir? Warum noch am Wochenende oder zwei Tage in der Woche bei der Mutter? Ja, das haben die jetzt am Donnerstag mir gesagt, weswegen auch eine Gutachterin gekommen ist. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe das Gutachten nicht vor mir liegen. Das Wort hieß Bildungstoleranz. Was heißt das? Die Richterin hat mir das am Donnerstag so erklärt, wenn ich jetzt, oder die hätten mir schon eher das Kind gegeben, dann hätte ich dafür gesorgt, dass der Kontakt zu der Mutter innerhalb von 2-3 Monaten gar nicht mehr vorhanden wäre. Wenn man dir das Kind, das unterstellt man dir, oder wie? Ja, das wird gesagt. Und es ist genau das Gegenteil. Das wissen Freunde, andere Mütter, andere Eltern. Meine Tochter, wenn man die darauf anspricht, die wird dann auch vehement laut und ich will schon bald sagen aggressiv in dem, weil sie hat bei mir immer die Möglichkeit gehabt, die Mutter anzurufen. In den Ferien habe ich sie gefragt, willst du die Mutter besuchen? Es wurde abgelehnt. Im Kindergarten schon ist sie weggelaufen, wenn sie die Mutter gesehen hat, wenn sie abgeholt hat. Also ich habe so trotzdem immer gesagt, du hast nur eine Mutter, deine Mutter hat dich anders lieb, aber mir wird alles genau das Gegenteil gesagt als Mann. Dir wird genau das Gegenteil gesagt als Mann? Ja, also als Mann bist du der Böse. Ja, das hört man ja immer wieder. Die Mutter braucht... Das Kind braucht eine mütterliche Bezugsperson. Und ich behaupte mal, nicht alleine, sondern auch, ich spreche mit vielen Leuten, ich bin selber auch schon seit einigen Jahren erkrankt dadurch, habe selber massive Schlafstörungen und bin nicht in der Lage zu arbeiten. Wenn ich 1% von dem gemacht hätte, was die Mutter macht, das glaube ich auch, ja. Dann wäre das Kind schon längst nicht mehr beim Papa, sondern bei der Mutter. Also man hat aber jetzt festgelegt, ist das jetzt richterlich festgelegt, dass sie 2 Tage in der Woche bei der Mutter sein muss? Ja, das ist also ich habe es noch nicht schriftlich, aber es wurde ja Donnerstag vereinbart. Ja, ja. Was sagt denn die Kleine, dass sie jetzt 2-mal in der Woche zur Mutter muss? Ja, sie hatte Sonntag noch eine Freundin hier, weil die Mutter arbeiten musste zum Übernachten. Die waren auch zusammen ins Bett. Um 9 Uhr und um 9:45 ist sie zu mir gekommen am Wein. Und irgendwo hat das dann bis, weiß ich, 1 Uhr gedauert und da kam es aus ihr raus. Weil es war ja nicht die erste Gerichtsverhandlung, sondern es war mittlerweile die dritte. Das Kind hat auch eine Erwartungshaltung. Und was kam raus? Ja, dass sie letztendlich, sie kennt von den Freundinnen, dass das, wenn dann alle 14 Tage bei deren Vater ist oder bei der Mutter ist, je nachdem. Aber das Gericht hat das jetzt so begründet, weil das ja immer nur Montags, Dienstags ist und bis Mittwochs 18.30 Uhr ist sie dann bei mir jetzt. Das heißt also, das Kind ist in Aufruhr und hat Angst davor. Sie versteht nicht, dass es bei anderen Kindern alle 14 Tage ist. Ah ja, verstehe. Ich habe sie schon 6 Jahre immer jedes Wochenende sowieso gehabt. Wie alt, ich kenne mich da nicht aus, du wirst dich sehr gut auskennen. Wie alt muss ein Kind sein, dass das Kind das selbst wünscht und bestimmen kann? Offiziell 14, aber es gibt Sonderregelungen mit 12 Jahren. Ah ja. Das ist zum Beispiel eine Aussage der Gutachterin, die gesagt hat, also wenn die Mutter sich jetzt nicht bemüht und macht und tut, wenn das Kind dann sagt, ich will das nicht, will die Mutter die an der Kette legen, festhalten, Wie war die Regelung denn bisher? Wie waren die Tage da aufgeteilt? Das war eine 50-50 Regelung. Das heißt, wie folgt 4-4-3-3. In der langen Woche habe ich die gesagt, habt von Donnerstag bis Sonntag, also beziehungsweise bis Montagmorgen, wo sie dann jetzt zur Schule geht, früher Kindergarten. Und die kurze Woche ist dann Freitag, Samstag, Sonntag oder bis Montagmorgen. Also ich habe die 6 Jahre sowieso jedes Wochenende. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Ex-Partnerin? Ich kann mich mit ihr unterhalten, nur nicht eben halt, nicht vertrauen. Nicht vertrauen? Das geht nicht. Also man kann nicht auch nicht sachlich darüber sprechen? Nee, in keinster Weise. In keinster Weise und man könnte auch keine Vereinbarung treffen, weil sie die Vereinbarung dann brechen würde. Davon ist auszugehen. Es ist ja nicht nur diese Vereinbarung, sondern es hat mit Schule, mit Information, mit wenn sie krank ist, mit Versorgung, mit Medikamenten zu tun. Die kriegt das nicht gebacken. Ein Beispiel, da kriegt man wie heißt das, Antibiotikum verschrieben. Mhm. An drei Tagen jemals ein Messbecher. Das hat ihr die Tochter selber noch zur Mutter gesagt, nein, nicht dreimal am Tag. Ich habe sie dann gekriegt und sie hat über starke Bauchschmerzen geklagt. Mhm. Das muss man sich nicht wundern, wenn man, was man an drei Tagen nehmen soll, natürlich, an einem Tag. Aber ich verstehe schon, so etwas ist natürlich sehr schwierig dann im Nachhinein zu dokumentieren bzw. nachzuweisen. Wahrscheinlich hast du eine riesen Palette von ähnlichen Beispielen und das macht es dann so schwer, das nachzuweisen. Ja, genau. Ich meine, ich kann vieles beweisen und Gott sei Dank gibt es die eine Mutter, die mich so unterstützt hat, sonst wäre ich gar nicht bis zurückgekommen. Mhm. Aber ich wollte hier mit meinem Anruf einfach nur, ich weiß nicht, ob ihr mir vielleicht behilflich sein könnt, dass man irgendwo, das kommt mir jetzt ganz spontan im Kopf, den Gedanken hatte ich vorher nicht, dass man sich irgendwo mit Männern zusammenschließt, die ähnlich betroffen sind. Mhm. Auch wenn es mir nicht mehr hilft. Ja, ist eine ausgesprochen gute Idee und ich bin sicher, dass es bundesweit schon solche Netzwerke gibt von betroffenen Männern, die sich austauschen, die sich gegenseitig stützen, Rat geben und so weiter. Können wir gerne für dich mal gleich rausgucken, Christian, oder vielleicht kann der ein oder andere betroffene Mann uns auch mailen und dann reichen wir das an Christian weiter. Ja, gerne, kein Problem. Weil für dich wäre es ja auch eine Hilfe, mit anderen Betroffenen dich auszutauschen. Ja gut, bei mir ist jetzt eine Regelung, man kann vieles vielleicht vorhersehen oder absehen, vermute ich zumindest, nur wie da die Behörden und die Gerichte mit einem umgehen, als Mann, da wird man an Pranger gestellt, da werden einem die Worte im Mund umgedreht. Mhm. Aber du weißt, dass man diese Klage zu Recht, finde ich, seit Jahren und Jahren schon hört und die Männer da einen ganz, ganz heftigen Kampf kämpfen, um jetzt in diesem Sinne mal eine Gleichberechtigung zu erlangen. Ja genau, wir reden jetzt immer gerade aktuell Frauenquote, aber und es wird auch gesagt, überall wo man hinkommt zu den Behörden, ja und die Männer haben ja jetzt und die werden ja unterstützt. Es ist Theorie, aber die Praxis sieht anders aus. Ich glaube auch, dass das noch lange dauern wird, bis das wirklich sich durchgesetzt hat. Das heißt, ihr Betroffenen müsst da wirklich bitter kämpfen und auch kämpfen. Wenn ich irgendwo jemandem helfen kann. Mhm. Das ist ja nett von dir, Christian. Das ist auf jeden Fall angekommen. Also jemand, der sich angesprochen fühlt oder eine Selbsthilfegruppe hat, bitte mailen, domian@wdr.de. Aus welcher Region rufst du an? Münsterland, ja genau, Münsterland, so hast du es ja auch gesagt. Okay, dann warten wir mal ab, was kommt. Ja. Und wir stellen dann gern den Kontakt her, Christian. Kann ich denn gleich einen von deinem Kollegen meine Mailadresse geben? Genau, wir rufen dich gleich nochmal zurück und dann wird das hier notiert und alles Weitere passiert dann im Laufe der nächsten Tage, okay? Ja, super. Sehr gerne, Christian. Dann für dich und deine kleine Tochter alles Gute von Herzen. Ja, und dir weiterhin Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Alles klar, ciao. So, liebe Leute, wir haben 1.23 Uhr und ich möchte euch jetzt schon mal auf unser Thema morgen hinweisen. Morgen heißt unser Thema Töten. Ich möchte gerne einmal mit Menschen sprechen, die einen Menschen getötet haben oder ermordet haben. Dann gerne mit Leuten, die durch Mord oder Totschlag jemanden verloren haben. Oder vielleicht hat jemand von euch aus Versehen oder durch einen Unfall oder einen sehr schlimmen, unglücklichen Umstand jemanden getötet. Und ich möchte auch gerne mit jemandem sprechen, der beabsichtigt, aktive Sterbehilfe zum Beispiel in der Schweiz in Anspruch zu nehmen und sich dort selbst zu töten und unterstützt zu werden, sich selbst töten zu können. Und gerne auch noch mit Leuten, die vom Töten von Tieren leben. Also das Thema heißt Töten. Wer gerne mit mir sprechen möchte und erzählen möchte, ich freue mich und bin gespannt auf eure Anrufe. Ihr könnt mailen domian@wdr.de und euch anmelden. Oder morgen ab 0 Uhr anrufen, Thema Töten, ab 0 Uhr oder während der Sendung morgen. So, und jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht und hier ist Anna und Anna ist 28. Guten Morgen, Anna. Heute dauert es immer ein bisschen länger, bis die Leute mich hören. Hallo Anna. Hallo. So, jetzt bist du auch da, freut mich. Anna, um was geht's bei dir? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber du und hast zwar, dich... Ich bin seit 9 Jahren verheiratet. Das habe ich nicht verstanden. Ich bin seit 9 Jahren verheiratet. Seit 9 Jahren verheiratet, ja. Die Leitung ist ein bisschen schlecht, deswegen frage ich nach. Ja, ich bin seit 9 Jahren verheiratet. Sehr glücklich. Und ja, bis vor ein paar Monaten bei uns die Probleme angefangen haben. Mein Mann ist straffällig geworden, mehrmals. Was hat er gemacht? Und ja, Körperverletzung. Schlimme Körperverletzung? Ja, also es waren schon mehrere Delikte und dann noch ein Computerbetrug dazu und dann musste halt in die JVA. Zu was? Und nachdem er, zu was ist er verurteilt worden oder ist er noch in der Untersuchungshaft? Ja, also das waren halt diese Körperverletzungen, die er dann gemacht hatte und dann Computerbetrug und alles, wurde halt alles zusammengetan und da musste dann quasi einfahren. Was musste er einfahren? Ja, da musste dann in die JVA, also ins Gefängnis. Ja, zu was ist er denn verurteilt worden? Wegen Körperverletzungen, 3-mal. Nein, ich meine, wie, zu welcher Zeit? Zu einem Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre? Der musste für 1,5 Jahre erstmal. Und dann hat er halt eine Bewährung bekommen mit Auflagen, wo er halt dagegen verstoßen hat, weil er halt rückfällig geworden ist mit seiner Aggression. Und dann musste er halt wieder ins Gefängnis und ja, und jetzt seitdem halt. Ist er jetzt noch im Gefängnis? Nein, er wurde entlassen und nach seiner Entlassung hat er beschlossen, für immer halt in die Staaten wieder zurückzugehen, also in seine Heimat nach Chicago. In die USA zurückzugehen? Genau. Also er ist Amerikaner? Genau, Amerikaner. Und ist er denn jetzt schon weg? Der ist schon weg, ja. Der ist schon gute halbes Jahr. Hat er dich denn gefragt, was du dazu denkst, dass er denn jetzt einfach weggeht? Er wollte, dass ich unsere gemeinsame Tochter zu ihm halt hier, zu ihm, zu seiner Family, weil er hat seine ganze Family dort. Aber du wolltest nicht mitgehen? Ja, ich wollte aus einem Grund nicht, weil unsere Tochter ist hier geboren, sie hat halt hier Lebensmittelpunkt. Ich habe auch hier meine Familie, meine Freunde, meine Bekannte, meinen Arbeitsplatz. Warum wollte er denn unbedingt in die Staaten gehen? Weil er einfach hier nicht mehr sinnvoll, also er hat hier kein Halt mehr gehabt. Also das hat ihn so mitgenommen, seine Vorbestrafsache und auch seine Arbeit verloren hier und dann hat er auch gesagt, ich gehöre halt nach Amerika. Wie lange hatte er denn schon insgesamt in Deutschland gelebt? Sehr lange eigentlich. Also der hat hier eigentlich, als wir geheiratet haben, als ich ihn kennengelernt habe, war er noch glücklich. Also da hat er auch seinen Lebensmittelpunkt gehabt. Aber Wie viele Jahre insgesamt hat er denn in Deutschland gelebt? Der ist, als er 3 war, ist er also hierher mit seinen Eltern. Ach so. Genau. Also hier quasi aufgewachsen. Wie alt ist er heute? Heute ist er 35. Okay. Jetzt sind seine Eltern halt dahin, also seine Eltern sind dann halt wieder in die Staaten und der ist dann hier, also hier geblieben, weil er halt eine Arbeit gefunden hat und so weiter und so fort. Wie lange ist er jetzt weg? Schon über ein halbes Jahr. Seid ihr denn offiziell noch zusammen? Wir sind noch verheiratet sogar. Ja, okay, aber ich meine nicht offiziell, sondern so vom Herzen her. Seid ihr noch zusammen? Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn und wir sind noch verheiratet. Aber er ist weg und will in den Staaten bleiben und du bist hier und möchtest hier bleiben. Genau, aber er will, dass ich mit unserer Tochter halt, ja, Aber du willst die Nachfolge. Ja. Aber du willst ja nicht. Nein. Wie stellst du dir das vor? Das ist ja ein Dilemma. Da gibt's ja keinen Mittelweg. Das ist mehr als ein Dilemma. Also das Problem ist, ich habe seit ein paar Monaten jemanden anderen kennengelernt. Einen Deutschen. Und mit dem bin ich halt sehr, ja, fast glücklich. Also, du bist mit dem fast glücklich? Das heißt, ja, also wir haben jetzt ja so eine Art, nicht Affäre, aber wir haben so eine Art Beziehung, ich weiß nicht, also wir haben uns kennengelernt und ich dachte eigentlich, das wäre eine einmalige Sache, aber ja. Weiß dein Mann das? Hast du es ihm geschrieben? Nein, um Gottes Willen. Nein, also er weiß es nicht. Und was bedeutet das jetzt für dich? Er ist weg, noch gar nicht so lange, du hast schon eine Affäre. Ja, benutzt sogar das Wort glücklich mit der Affäre ein bisschen? Das ist so, ja, ich stehe zwischen zwei Stühlen. Also ich will weder meinen Mann verlassen, noch will ich das andere beenden. Weißt, was man, so, ich weiß, was du meinst, aber das ist natürlich absurd. Sowas geht natürlich nicht. Irgendwann wirst du vor dem Problem stehen, dich entscheiden zu müssen. Ja, ich war auch kurz davor. Wohin sollte die Entscheidung denn gehen? Ich möchte halt das, was mich glücklich macht. Also, ich habe ihm auch das gesagt. Also ich habe auch mit meinem Mann sehr oft drüber gesprochen. Ja. Als ich ihn dann besuchen war in den Ferien. Ich habe gesagt, ich möchte mit dir glücklich sein, aber ich möchte auch da glücklich sein, wo ich glücklich bin, und zwar hier. Ja gut, aber das geht ja beides nicht. Leider. Und ist ihm denn, also für ihn ist ganz eindeutig klar, dass er nicht zurückkommt? Ja, also er sagt, es gibt keinen Sinn. Er fühlt sich halt sehr zu Unrecht behandelt hier. Ja, der wird sich wundern in Amerika. Da werden die auch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ja gut, er ist halt hier, er sagt, ich bin in Deutschland nur der eine Vorbestrafte. Ja, ist die Frage, wie schnell er vorbestraft wird in Amerika, wenn er sich da so benimmt, wie er sich hier benommen hat. Genau, das habe ich ihm auch gesagt. Mhm. Er hat halt versprochen, dass er sich ändert. Anna, das hast du aber... Hast du dich in dabei was reingewurstelt? Weiß die Affäre denn, dass du den Mann in Amerika hast? Ja. Und was sagt der? Was sagt der zu der ganzen Sache? Das Problem ist, meine jetzige Affäre, das ist auch witzig. Er will zwar auch was Festes, aber momentan ist er auch ein bisschen abweisend, weil er sagt, solange du verheiratet bist, kann man nichts Großes draus machen. Ja, das verstehe. Aber ich finde, du musst ja für dich eine Klärung finden, was du willst. Wenn die Ansage ist, er bleibt in Amerika und das ist seine Perspektive und du klar sagst, und so scheint mir das ja zu sein, klar sagst, ich will in Deutschland bleiben mit meinem Kind, dann ist ja, dann ist ja de facto die Ehe gescheitert. Dann ist die de facto... Ja, das haben auch meine Eltern gesagt. Ja. Das haben auch Freunde von mir gesagt. Das haben auch viele Leute gesagt, die mir nahestehen. Ja. Aber vielleicht willst du es noch gar nicht so wahrhaben, weil es noch relativ frisch ist. Wollte es. Ja, natürlich. Ich finde, es nicht wahrhaben. Ja, aber du kannst vor dieser Wahrheit nicht lange noch weiter weglaufen. Und über kurz oder lang, wenn du die Affäre weiter hast, musst du auch deinen, finde ich, musst du deinen Mann darüber informieren. Vor allem, ja klar, natürlich, aber vor allem jetzt kommen halt die Ferien und ich habe vor, mit meiner Tochter in den Weihnachtsferien halt zu üben. Sagt ja auch Merry Christmas und... Okay, dann fährst du nochmal hin, vielleicht ist es ja auch ganz gut, sich nochmal auseinanderzusetzen, dann müsst ihr nochmal klar miteinander reden, wie die Lebensperspektiven von euch beiden sind. Ja. Du solltest ihm das auch sagen, dass es da schon einen Menschen gibt, mit dem du dich jetzt befasst hast. So ich ist will es. Das ja auch gerne. Ich möchte es wirklich. Ich habe es vorher gehabt. Ich habe jetzt schon... So, das kannst du ja machen, wenn du jetzt... Ich habe schon sehr lange drüber nachgedacht. Mhm. Sehr lange. Und ich sage dir, in dem Moment, wo du das aussprichst, deinem Mann gegenüber, kommt in die ganze Angelegenheit eine Eigendynamik. Der wird reagieren. Ich habe Angst, dass er rückfällig wird. Ja, aber das ist dann sein Bier. das ist wirklich sein wie einer. Der Typ ist über 30. Der ist jetzt nach Amerika gegangen, um ein neues Leben anzufangen. Wenn er dann rückfällig wird, dass du bist nicht für dieses Leben verantwortlich. Das ist kein Kind. Ja, aber das ist halt, wenn du mit einem Menschen 12 Jahre... Ja, aber du kannst nicht die nächsten 10 Jahre aus Rücksicht auf ihn irgend so eine komische Lüge aufrechterhalten. Ich weiß, das ist ja auch das, was mir meine Eltern sagen, weil meine Eltern wissen ja auch davon. Das ist nicht klar. Ja, genau. Anna, meine Eltern wissen... Ich rate dir, wenn du jetzt hinfährst, dass du mit dem Tacheles redest. Und danach wird die Welt anders aussehen, wenn du das ihm schon mal alles erzählt hast. Es ist der einzige richtige Weg, es ist der ehrliche Weg. Nach, wo du dir... Ich kann dir gar aber nicht... Aber wie soll ich damit anfangen? Soll ich jetzt sagen, hey... Ja, du kannst... Darling, ich habe jetzt jemand anderen... Ja, das kannst du so sagen, weil du die Perspektive für euch nicht mehr siehst. So fängt man da so ein Gespräch an. Ich weiß, das ist alles sehr schwierig für dich, ist mir völlig klar, aber ich finde, das ist der richtige Weg und das solltest du machen. Mehr kann ich dir nicht sagen, Anna. Ich kann dir nicht mehr sagen. Mir ist klar, dass es schwierig für dich ist, aber die Hauptaussage habe ich dir jetzt gesagt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Da musst du sehen, ja, wie du jetzt da über die Runden kommst. Und das ist halt dann, die andere sagt so, wie soll ich das meiner Tochter erklären? Also okay, das ist ein nächstes anderes großes Problem. Genau. Dafür schlage ich vor, rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Da brauchen wir ein bisschen länger, wie wir das mit der Tochter machen. Okay? Ja. Okay. Gut, dann legst du bitte auf. Also meine Meinung, was deine Situation betrifft, habe ich dir gesagt, wie man das der Tochter am besten beibringt. Darüber kannst du jetzt gleich mit meiner Psychologin sprechen, okay? Ja, okay. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Eine sehr verrauschte Leitung. Ich hoffe, dass die nächste Leitung richtig gut ist. Cedric, 19, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, hallo. Das geht ja schon. Cedric. Ja, hallo. So. Ich rufe an und zwar liegt mir was auf dem Herzen, mit dem ich mal drüber reden wollte. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich hatte Anfang Mai dieses Jahres einen schwierigen Einsatz gehabt und zwar ging es um einen tödlichen Verkehrsunfall. Das ist so ein, also ich bin jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren in der Feuerwehr plus Jugendfeuerwehr, mit 18 aktiven Einsatzdienst übernommen worden. Und jetzt die 2 Jahre Einsatzdienst, hatte ich noch nie so einen Einsatz gehabt. Und das war auch so ein Einsatz, der mir so die Sprache auch verschlagen hat, das mal auf Deutsch zu sagen. War das der schwierigste Einsatz überhaupt bisher? Für mich selber ja, weil das... Was genau war denn da passiert? Ja, also... wurden alarmiert mit dem Stichwort schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, sind dann auch zum Einsatzort gefahren und dann haben wir schon gesehen, dass das war so ein Cabrio gewesen mit hoher Geschwindigkeit frontal an so einen Brückenpfeiler gefahren ist. Und es saß und in dem Cabrio saß eine Person? Genau, da saß eine Person, ein junger Mann, der war um die 20 und war schwerst eingeklemmt. Lebte der noch, als ihr ankamt? Ja, der lebte noch. War der bei Bewusstsein? Der war auch bei Bewusstsein. Das heißt, du hast dem in die Augen gucken können? Genau, so quasi habe ich den in die Augen gucken können. Ich hatte die Aufgabe von meinem Einsatzleiter, dass wir die technische Rettung vorbereiten. Und danach sollte ich den Brandschutz vornehmen. Das ist, sollte ich mich mit dem Schnellangriff vor das Auto stellen, quasi so nehmen. Und in dem Moment, wo der Rettungshubschrauber gelandet ist, stellte sich heraus, dass der junge Mann verstorben ist, hat dann noch die Augen verdreht und... Hast du das mitbekommen, während du da am Arbeiten warst, dass er stirbt? Genau, das habe ich mitbekommen. Ich war quasi daneben gewesen, da ist irgendwie eine Welt für mich zusammengebrochen. Weil man ja als Feuerwehrmann helfen möchte, aber irgendwie doch jede Hilfe zu spät kommt. Musstest du dann auch den toten jungen Mann mit herausziehen aus diesem Auto? Genau, den musste ich auch, wo die Kripo da war, musste mir auch herausschneiden und auf die Straße legen und die Kripo musste dann halt von dem verstorbenen Jungen mal Fotos machen. Du hast bisher, du bist in solchen Einsätzen tätig, du hast aber bisher noch keinen Sterbenden oder Toten auf der Straße erlebt und gesehen. Ich sag mal so, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, als Krankenpflegehelfer habe ich die Ausbildung gemacht. Mhm. Ich habe auch ältere Leute beim Sterben begleitet. Das kann man aber mit so einer Situation einfach nicht vergleichen. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Weil letztendlich, dieser junge Mann wurde aus einer Art und Weise aus dem Leben gerissen, die man sich nicht vorstellen kann. Das sind auch ganz andere Bilder, dieses Auto, dann dieser Geruch von dieser verbrannten Kühlflüssigkeit, das war echt nicht einfach für mich. Mhm. Ja. Nun ist das ja wirklich, vor allen Dingen, wenn man so jung ist und sowas noch nicht sehr oft erlebt hat, ein einschneidendes Erlebnis. Das glaube ich dir sehr, sehr, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ist das dann nach so einem Einsatz? Was hast du danach gemacht? Fährt man dann einfach nach Hause? Ja, so quasi. Also ich habe mit meinem Kameraden vom Durchzug noch drüber geredet und die sagt zu mir, sollen wir keine Gedanken machen, wir können nichts dafür, jede Hilfe kam zu spät. Wir hätten noch so schnell da sein können, wir hätten mindestens eine Stunde gebraucht, um den jungen Mann aus dem Auto zu schnappen. Ja, man sitzt zu Hause, denkt drüber nach und Was verarbeiten. Gibt es denn in der Tat irgendwelche Schuldgefühle, dass nach dem Motto, wir hätten früher da sein müssen oder so in der Richtung? Ja, in dem Sinne ja. Man schiebt sich das in die Schuld, dass man nicht schnell genug da war. Wobei, wenn du mit Vernunft und Ratio daran gehst, ist dir, glaube ich, klar, und das werden die Kameraden dir auch gesagt haben, dass ihr das Optimalste gemacht habt, was man tun kann. Genau. Wahrscheinlich wart ihr unter ganz normalen Umständen genauso schnell am Ort, wie man das sein kann bei so einem Unglück. Ja, also wir waren schnell da gewesen, aber in dem Moment oder teilweise heute gebe ich mir immer noch die Schuld dafür. Ich weiß es nicht, das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist einfach tief in der Seele eingebrannt. Ich glaube, das hängt mit dem Schock zusammen, weil natürlich habt ihr keine Schuld. Wenn Schuld hat, vielleicht eher, weil er zu schnell gefahren ist. Ich weiß es nicht, was die Ursache war. Aber ja, das weiß keiner so genau, warum er dagegen gefahren ist. Das weiß der Tacho ging auf 140 km/h. Das Auto war, wie man sich vorstellen kann, nichts mehr von übrig. Ja. Und also von Schuld deinerseits oder eurerseits kann man da nur wirklich, ich sag's mal nochmal, rein vernunftsmäßig überhaupt nicht reden. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Da gehen natürlich ganz wahnsinnige Sachen in dir vor. Und die Kameraden, die bei dir waren, das waren wahrscheinlich ältere Hasen, ne? Die alte Hasen, die routinierter in solchen schlimmen Vorfällen sind. Ich will jetzt nicht sagen alte Hasen. Die waren um die Mitte 20. Aber etwas erfahrener zumindest. Etwas erfahrener als ich, genau. Und die haben mich auch zur Seite genommen und haben auch mich im Arm genommen und gesagt, Herr Junge, das wird schon wieder. Bist du denn seitdem wieder in einen Einsatz mitgefahren? Ich habe mich für ein paar Wochen urlauben lassen, weil ich mir selber gesagt habe, ich möchte erstmal nicht, weil es einfach auch nicht geht, auch wenn ich dann sag ich mal, da sitze und darüber nachdenke, bringe ich nur andere Kameraden mit in Gefahr, wenn ich mich nicht auf den Einsatz konzentrieren muss, Hand in Hand muss das alles funktionieren. So klar, aber das war im Mai. Aber heute fahre ich wieder mit und bin auch ganz froh, wieder dabei zu sein. Aber ich frage mich, aber gibt es denn bei euch oder in eurer Organisation nicht für solche Fälle, gerade wenn junge Leute dabei sind und zum ersten Mal mit so etwas konfrontiert werden, gibt es da keine Hilfe, keine psychologischen Betreuung? Doch, das gibt es. Ich habe mit einem Notfallsanitäter gesprochen. Notfallseelsorger, Entschuldigung. Und dem habe ich mich auch öfters unterhalten. Aber das ist, ich sag mal so, man kann darüber reden, klar, irgendwann geht es auch einem besser, man kann, sag ich mal, die das von den Schultern legen, aber das bleibt immer eingebrannt. Vor allen Dingen, weil ich auch zur Berufsschule den Weg darunter fahre und an dieser Brücke, wenn man da vorbeifährt, dann denkt man immer darüber nach, auch nachts, wenn man schläft, dann hat man noch Albträume davon, das ist schon. Ich glaube, ja. Dass das, also ich habe so den Eindruck, dass das vielleicht nicht ausreichend war, die Gespräche mit dem Notfallseelsorger. Das war sicher gut und gut gemeint von dem Kollegen und ja. Alles sehr richtig. Aber das scheint ja eine Erschütterung in dir ausgelöst zu haben, die vielleicht ein bisschen dezidierter behandelt werden muss. Ja, klar. Daher glaube ich, wenn du das so schilderst und wenn dir das so nachgeht und du nachts träumst und das so präsent ist, dass eine eingehende weitere Beratung, professionelle Beratung, sicher das Richtige wäre in deinem Fall. Das denke ich auch, ja. Also, ich glaube auch, ja. Da werden wir dich gleich noch beraten, wo du dich hinwenden könntest und solltest und was du tun kannst. Aber noch eine Frage. Gab es zwischendurch mal den Moment, wo du sagtest, ich kann das nicht weitermachen? Ja, den Moment gab es durchaus. Das gab es, weil man letztendlich einfach auch denkt, was ist, wenn wieder schon ein Einsatz kommt oder zum Beispiel so ein Einsatz hat mit dem Kind, halte ich das aus? Mhm. Und ich sag mal auch letztendlich einfach so, um das jetzt mal öffentlich auch zu sagen, viele Leute haben ja kein Bild von der Freiwilligen Feuerwehr. Und hier bei uns zum Beispiel in der Gegend ist das oftmals auch so, dass wir die Idioten immer sind. Warum? Und weil zum Beispiel, wenn wir abends einen Einsatz haben mit Martizon und Blaulicht durch die Straßen fahren, und wir die Leute aufwecken, sind wir die Idioten. Dabei müssen die Leute auch mal überlegen, wir müssen genauso früh raus wie die und. Absolut. Also da bin ich jetzt sehr erstaunt, dass du den Eindruck hast. Ich habe vor euch höchsten Respekt, muss ich sagen. Ja, es gibt aber einige, da habe ich, sind wir auch schon auf dem Rechtsstreit gewesen, die anders über uns denken. Ja, und, aber die denken dann nicht mehr anders über euch, wenn die einen Autounfall haben und auf eure Hilfe angewiesen sind. Dann denken die aber hundertprozentig anders. Ja, das ja. Übrigens, was ich gerade auch dir noch sagen wollte, ich habe so großen Respekt vor Leuten wie dir oder was ihr macht. Ja. Du hast jetzt was Schlimmes erlebt. Vielleicht wirst du auch noch mehrere Mal was Schlimmes erleben. Aber auf der anderen Seite, und das macht doch die Arbeit so wertvoll und vielleicht für dich auch so motivierend, Gott, wie viel Leben habt ihr schon gerettet? Und das muss man, wenn es euch nicht gäbe, wie viele Menschen würden jämmerlich sterben und käme jede Hilfe zu spät? Ja, das tut gut, sowas zu hören. Ja, das ist ja, ich sag's ja gar nicht, um dich zu trösten, sondern das ist ja Fakt. Fakt ist ja, das. Ja, klar. Ja, also man hört sowas einfach selten, also das ist Tatsache, Domian. Man hört sowas, man wird es nicht glauben, aber viele. Klar gibt es Leute, die das respektieren, aber es gibt auch immer viele Leute, die sich nur beschweren, wir machen was kaputt oder wie auch immer. Was macht ihr denn kaputt, bitteschön? Ja, zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, warum treten wir oder warum machen wir eine Haustür auf, wenn da eine Person hilflos hinterliegt oder warum müssen wir die Tür aufbrechen oder warum schlagen wir das Fenster ein, wenn es brennt, geht das auch nicht anders? Das habe ich schon alles miterlebt, Domian. Das gibt so Sachen. Das würde mich hochgradig provozieren. Ihr seid Profis. Ihr wisst genau, wann man eine Tür einschlagen muss, um ein Leben zu retten. Und lieber Gott, und wenn es vielleicht im Nachhinein sich herausstellt, dass es nicht nötig gewesen wäre, ist es auch scheißegal. Ihr habt es ja im guten Willen gemacht, um Menschen zu retten. Genau, das ist es ja eben. Aber viele verstehen es halt nicht. Und ich finde es halt schade, dass viele halt so Scheiße, das habe ich gesagt, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, so von uns denken, aber das wollte ich jetzt auch mal als Szene mit einfach mal. Absolut, finde ich sehr gut, dass du es erzählt hast und dass wir das Thema. Dass viele Leute auch immer einfach mal denken, dass wir nicht nur, sag ich mal, Partys machen und saufen oder sonst irgendwas, sondern auch mal was dahinter steckt, dass wir auch mal viel Leid und sowas erleben, dass. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute jetzt uns anerkennen oder beziehungsweise jetzt richtig Respekt schenken sollen, aber doch, wenigstens, wenigstens uns so hinnehmen. Ja, die sollen euch auch anerkennen und euch respektieren. Wie gesagt, wir können alle in die Situation kommen, dass wir euch brauchen. Ja. Lieber Cedric, wir haben das thematisiert. Das war sehr gut, dass wir das gemacht haben. Und ich bin ganz entsetzt von dir zu hören, was ihr da offensichtlich für Feedbacks bekommt. Jetzt rufen wir dich zurück wegen deiner Angelegenheit. Das heißt, mein Psychologe meldet sich gleich bei dir und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Okay? Okay. Ich danke dir, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, nochmal zwischendurch der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt Töten. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon selbst getötet haben, die in ihrem Umfeld einen Menschen verloren haben, weil der Mensch getötet oder ermordet wurde. Vielleicht hat jemand von euch auch durch einen Unfall oder ein Versehen einen Menschen getötet. Wer von euch plant, aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel in der Schweiz, um sich dort selbst zu töten? Und ja, wer von euch ist vom Beruf mit dem Töten von Tieren beschäftigt? Das Thema morgen heißt Töten und ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder während der Sendung ab 1 Uhr. Hier ist Marie und die Marie ist 49. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marie. Ich möchte erstmal dem Vorredner sagen, aus meinem tiefen Herzen möchte ich, wenn ich mal jemals einen Unfall habe, genau so einen Menschen an meiner Seite haben. Das finde ich sehr nett, dass du sagst. Ganz großartig. Das finde ich sehr nett. So, ja, Marie, jetzt zu dir. Und zwar, du hast ganz am Anfang gesagt, man darf auch mit dir streiten. Ja, natürlich. Sehr gerne, nur zu. Ich sehe das vor allen Dingen deine Sendung schon seit 20 Jahren auch als Meinungsplattform. Ja. Ich muss mich jetzt so ein bisschen eingrooven. Erstmal nochmal cooles Hemd. Dankeschön. Passend zum Kuli. Ja. Gestern ging's um Else oder Else hat angerufen. Du erinnerst dich? Ja, sag mal, mit den Namen bin ich immer so durcheinander. Was war das Thema? Sie hat irgendwie einen 34-jährigen Sohn, der mit 17 seinen Vater verloren hat durch Selbstmord, der Drogen nimmt seit dem 18. Lebensjahr. Und so weiter, genau. Und im Gefängnis war und jetzt wieder rauskommt und nochmal eine Therapie macht. Und Else war ganz fertig mit den Nerven, weil sie seit Jahren den Sohn unterstützt und er immer wieder rückfällig wird und immer dieselbe Geschichte losgeht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, irgendwann muss man, so bitter das auch ist, selbst sein eigenes Kind fallen lassen, weil man selbst sonst zugrunde geht daran. Ja. Und eine Co-Abhängigkeit sozusagen praktiziert. Genau, und das wäre jetzt nämlich so genau der Moment, der Satz, wo ich sagen würde, wo ich finde, ist meine Meinung, sowas darf man niemals einer Mutter oder einem Elternteil vorschlagen, dass man sein Kind fallen lässt. Warum? Also mein Hinweis auch für Außenstehende, man sollte sich da mit solch einem Wort vorsichtig üben. Also man kann vielleicht sagen, man muss loslassen, aber man darf nie sagen, man muss sein Kind fallen lassen. Man muss sehr vorsichtig sein, da gebe ich dir völlig recht. Und ich glaube, das darf man auch, das habe ich auch nicht leichtfertig gesagt. Wir haben ja gestern auf eine 20, 25-jährige Geschichte zurückgeschaut. Mhm. Und die Else war ja nun wirklich komplett am Ende ihrer Kräfte angelangt. Hast du einen persönlichen Erfahrungshintergrund? Ja, genau. Also das würde jetzt zu lange dauern, das im Detail zu erklären. Ich bin da auch nur sozusagen ein Mensch, der da außen steht. Also das Ganze betraf eine sehr gute Freundin von mir, deren Sohn auch ungefähr so eine Vita wie der Sohn von Else hat, hinter sich hatte, viele Jahre drogenabhängig war, irgendwie schlussendlich in eine Psychose oder in eine Schizophrenie angekommen war. Ich mutmaße jetzt auch, dass er auch wahrscheinlich alle Chancen der Welt hatte, so wie du es gestern auch erst gesagt hast. Ja. Und er hätte seinen Arsch hochkriegen müssen. Aber er hatte halt auch seine eigene Realität mit dem Ganzen. Mhm. Und jedenfalls schlussendlich hat meine Freundin auch gesagt bekommen, sie müsste irgendwie ihren Sohn mal fallen lassen, weil das wird irgendwie so nicht weitergehen. Viele Menschen haben auf sie eingeredet. Schlussendlich hat sie das auch gemacht. Sie hat ihren Sohn fallen lassen. Und der hat sich dann das Leben genommen. Mhm. Mhm. Und ich finde irgendwie, und das ist mein Statement auf dieser Meinungsplattform, es kann niemandem von uns zustehen, das Elternsein oder Kindsein so zu beurteilen, dass daraus klar eine Schuld für eine Suchterkrankung abgeleitet wird. Und ich finde auch, dass man Menschen generell nicht in Situationen beurteilen kann, in denen man selber noch nicht handeln musste. Also als Mutter und Vater, ich bin selbst Mutter, bin Gott sei Dank nicht in der Situation jemals gewesen, in der die Else oder auch meine Freundin war. Mhm. Aber ich finde, als Mutter oder Vater muss man ganz grundsätzlich auf das hören, was der Bauch sagt und eben nur die Dinge tun oder lassen, wie auch immer, die einem selbst ganz subjektiv richtig oder passend erscheinen. Du hast das Problem, dass man irgendwann so verwickelt in die ganze Sache ist, dass der eigene Bauch bisweilen auch was Falsches sagt. Und das dann gut tut, wenn eine Spiegelung von außen, von einer neutraleren Person stattfindet. Weil ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Und niemand sagt leichtfertig, du sollst dein Kind loslassen. Weiß Gott nicht. Das ist nee, fallen lassen, darum geht es ja, ganz wichtig. Ja gut, ja. Es meint dasselbe. Mhm. Nee, das meint noch lange nicht dasselbe. Loslassen macht Mut, fallen lassen entmutigt. Gut, dann sagen wir loslassen. Aber loslassen heißt in dem Fall wirklich, sich nicht mehr um das Kind zu kümmern. Ja. Das heißt das. Loslassen, das habe ich akustisch nicht verstanden. Es heißt, dieses Loslassen bedeutet ja, so meine ich es dann in dem Sinne, sich absolut nicht mehr um das Kind zu kümmern. Nee, das verstehe ich eben nicht unter Loslassen. Ich kann dir kurz den Unterschied für mich jedenfalls erklären. Also wenn man sein Kind loslässt, dann lernt es die Verantwortung für sich zu übernehmen. Und dann sorgt man als Eltern dafür, dass der Rest der Familie nicht auseinanderbricht. Also ja, man kann reden, da nicht. Wir reden hier von keinem Kind. Wir reden von einem 35-jährigen erwachsenen Mann. Ja, und aber wenn man Mutter und Kind ist man ja immer nebenan. Natürlich. Aber wenn man irgendwann diesem Kind, dem Sohn oder wer auch immer betroffen ist, nach vielleicht zermürbenden Jahrzehnten signalisiert, ich kann nichts mehr für dich tun. Ich möchte jetzt einen Trennstrich ziehen. Du musst dich selbst um mich kümmern. Mhm. Ich weiß, dass das unglaublich schwer ist, aber ich bin davon überzeugt. Ich meine, alle Psychologen oder alle Psychiater unterstreichen das ja auch, dass es einen Punkt gibt, wo man das machen muss, um nicht selbst unterzugehen und sich zum Beispiel nicht den anderen Kindern zu entziehen oder dem eigenen Partner. Er sagt ja gerade. Ja. Also man muss sein Kind loslassen, damit eben der Rest der Familie nicht auseinanderbricht. Genau. Und ausgehend davon, dass es nicht nur diesen 34-jährigen Sohn gibt in Deutschland oder whatever wo, sondern auch jüngere Kinder, dafür, sag ich mal, habe ich ja jetzt auch angerufen, also nicht nur für diesen 34-jährigen Mann, Mensch. Ja. Ja. Aber ich finde, dieser Unterschied loslassen und verfallen lassen, einfach unglaublich wichtig, den zu unterscheiden. Okay, aber ich glaube, man kann das Leben für sein Kind nicht leben. Das weiß ich selber. Ich habe auch schon große Kinder. Aber man kann Kraft schöpfen, um dem Kind dann Halt zu geben. Deswegen fand ich deinen Hinweis auch ganz gut gestern, dass du gesagt hast, dass sie sich auf jeden Fall noch weiter Hilfe holen muss. Mhm. Und ich fand Else sowieso großartig, also dass sie trotz der ganzen Geschichte noch auf jeden Fall zu ihrem Sohn hält. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis, du hast gerade das Beispiel erzählt aus deinem Bekanntenkreis, wo sich dann die Person getötet hat, das Leben genommen hat. Das sind natürlich ganz, ganz schwere, tragische Verwicklungen. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich trenne mich von einer Person nach einer langjährigen Beziehung. Und die Person ist vielleicht auch selbsttötungsgefährdet. Dann bleibe ich ja auch nicht aus Mitleid für einen längeren Zeitraum oder vielleicht für immer sogar mit der Person zusammen, nur weil ich Angst habe, dass sie sich vielleicht töten könnte. Ja, aber Domian, ehrlich, da vergleichen wir ja jetzt eine Vita miteinander, die irgendwie an der Stelle gar nicht passt, weil dieser 34-jährige Sohn, der hat ja nun mal eine Karriere hinter sich, also der möchte ja niemanden mittauschen, seinen Natürlich Vater nicht. Zu verlieren, aber, seine Oma zu verlieren. Ich wollte nur damit sagen, dass so etwas eintreten kann, das darf einen nicht davon abhalten, vielleicht einen drastischen Schritt zu unternehmen, so meinte ich das. Klar, Grenzen muss man immer setzen im Leben. Liebe Marie. Ja. Ich danke dir. Ich denke, die Sendung ist gleich vorbei, deswegen hebe ich an ich zum Abschied. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, die Musik läuft schon im Hintergrund. Aber du hast das, du hast alles, du hast dein Statement sehr gut rübergebracht. Ich danke dir sehr auch für die kritische Anmerkung. Das ist immer sehr willkommen hier bei uns. Vielen, vielen Dank. Ah, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön. Weiter tschüss, Marie. So. Dankeschön. Tschüss, Marie. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. Und jetzt nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt Töten. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit Töten in irgendeiner Form Erfahrung haben oder die sich vielleicht aufgrund einer schweren Erkrankung selbst töten wollen und aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. In der Technik heute Nacht Uwe van Bitterey und morgen sind wir da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin. Tschüss.